Ja, wir, die Aktionsgruppe Riga 7173 aus dem Nordkiez Friedrichshain gegen die CG-Gruppe und allen geld- und machtgierigen Totalversagern, grüßen alle, die heute gekommen sind, um sich lautstark dem Protest anzuschließen, diesen kriminellen Handlangern des völlig überflüssigen Finanzkapitals den Chaos zu machen. Dagegen stemmen wir uns seit über einem Jahr mit vielen Protestaktionen, wie dem seit Januar täglich stattfindenden Kiezscheppern vor dem Bauzaun und lassen nicht so unversucht, diesem renditegeilen Durchgentrifizierer die rote Karte zu zeigen. Und das mit Erfolg. Der bezirkliche Baustadtrat Schmidt unterschreibt keine Baugenehmigung und die nächsten Tage kann Senatorin Lomscher zeigen, was sie sich von solch einem ekligen Kiezerstörer hält und ob sie mit einem Nachkriegsbaulückenparagrafen zulässt, dass unser Kiez in einen Krieg von oben gegen unten und umgekehrt gezwungen wird. Christoph Gröner und seine Cost-Screw mit ihrer Greenwashing-Strategie werden von der allseits versagenden Politik gern auch noch freundlichst begrüßt, indem man ihnen zum Beispiel die millionenschwere Asbestsanierung beim Steglitzer Kreisel abnimmt. Sie schwadronieren peinlich esoterisch und abgehoben in ihren Hochglanzauftritten von Immobilien der vierten Dimension, in denen sie eine zahlungskräftige Mieterschaft aus dem internationalen Pool auf dem rein digitalen Wohnungsmarkt wie ein UFO ins völlig verdichtete, hyperangesagte Friedrichshain holt. Wir, die verbliebenen, noch nicht herausgentrifizierten MieterInnen eines ehemaligen ArbeiterInnen-Kiezes, wehren uns gegen diese perfide Art der Vertreibung. Nein, der Kiez will euch nicht! Wenn die CG-Gruppe in ihren Broschüren Wohnungen für die zahlungskräftige Kundschaft propagiert, es gehe nicht nur um Grundstücke, sondern um die Veränderung ganzer Stadtteile. Verstehen wir das als Kampfansage? Wir wehren uns und bleiben ein widerständiger, rebellischer Kiez. Wir werden nicht aufhören, uns für einkommensschwache Menschen, Flüchtlinge und lebbare Kieze in gewachsenen Strukturen zu verwenden. Unser Zorn auf durchkapitalisierte Verhältnisse, unsere Wut auf kriminelle Stadtverdichter, Renditegewinnler und Absahner von allseits blasigen Strukturen könnte nicht größer sein. Aber wir wenden uns nicht generell gegen den Zuzug Menschen jeglicher Couleur. Wir wenden uns gegen die Haltung dieser Menschen, die in ihrem Tun und ihrem Konsumausdruck sichtbar wird. In diesem Kiez in ganz Berlin wird diese phlegmatische, unreflektierte, pro-konsumistische und Kapitalismus unterstützende Haltung immer sichtbarer, unsäglicher, immer dreister, immer unerträglicher. Wir wollen das hier nicht. Wir brauchen das nicht. Niemand braucht das. Schon gar nicht ein ganzer Globus, der vor Klimawandel ächzt und stöhnt. Wir werden profitgeilen Egozentrikern mit einer nur der Geldvermehrung hörigen Weltsicht ihre Baulegitimität nehmen und ihre stadtzerstörende Haltung angreifen und alle spekulierenden Brexit-Neuankömmlingen in Berlin von der Londoner Börse den Weg in den Exit weisen. Ihr habt hier nichts zu suchen! Wir werden euch nicht nur verjagen, wir werden auch die Grundlage eurer alles anmaßenden Vereinnahmung von Lebens- und Freiräumen freidenkender und für sich selbst entscheidender Menschen aus den Köpfen verblasen. Wir werden nach Hamburg gehen und kraftvoll auftreten und diesen seelenzerstörenden Kapitalismus trockenlegen. Auf nach Hamburg! One struggle, one fight!